Erster, ich werde ein Lied über den Weinberg meines Freundes singen, denn mein Freund hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Zweiter, er bearbeitete den Weinberg, entfernte Steine und pflanzte gute Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Weinpresse aus, weil er hoffte, dass der Weinberg süße Trauben bringen würde, aber er brachte nur saure Trauben. Dritter, deshalb, ihr Bewohner Jerusalems und Männer von Juda, entscheidet jetzt zwischen mir und meinem Weinberg. Vierter, was hätte ich noch für meinen Weinberg tun können, das ich nicht getan habe? Warum brachte er saure Trauben, obwohl ich auf süße Trauben hoffte? Fünfter, ich werde euch jetzt sagen, was ich mit meinem Weinberg tun werde. Ich werde seinen Zaun entfernen, damit Tiere ihn fressen können, und ich werde seine Mauer zerstören, damit er zertreten wird. Sechster, ich werde ihn zu einer Wüste machen. Er wird nicht beschnitten oder bearbeitet werden, sondern Dornen und Gestrüpp werden dort wachsen, und ich werde den Wolken befehlen, keinen Regen auf ihn fallen zu lassen. Siebter, denn das Volk Israel ist der Weinberg des Herrn der Heere, und die Männer von Juda sind seine geliebten Pflanzen. Er erwartete Gerechtigkeit, aber er sah Gewalt, er erwartete Recht, aber er hörte Hilferufe. Achter, schlimm wird es für die, die immer mehr Häuser und Felder kaufen, bis kein Platz mehr für andere bleibt, damit sie allein im Land leben können. Neunter, der Herr der Heere sagt zu mir, wahrlich, viele große und schöne Häuser werden zerstört und ohne Bewohner sein. Zehnter, denn ein großes Stück Weinberg wird nur sehr wenig Wein produzieren, und viel Saatgut wird nur eine kleine Ernte bringen. Elfter, schlimm wird es für die, die schon früh am Morgen Alkohol trinken und bis spät in die Nacht bleiben, weil sie vom Wein erhitzt sind. Zwölfter, sie haben Musikinstrumente und Wein bei ihren Festen, aber sie achten nicht auf das, was der Herr tut, und sehen seine Taten nicht. 13. Deshalb wird mein Volk unerwartet ins Exil gehen, seine wichtigen Leute werden hungern, und die, die viel essen und trinken, werden verdursten. 14. Darum wird das Totenreich seinen Mund weit öffnen, damit die prächtigen Menschen Jerusalems und alle, die dort fröhlich sind, hinabfahren. 15. Dann werden die Menschen und Männer erniedrigt, und die stolzen Menschen werden gedemütigt. 16. Aber der Herr der Heere wird durch sein Urteil seine Größe zeigen, und der heilige Gott wird seine Heiligkeit durch Gerechtigkeit beweisen. 17. Und Lämmer werden dort weiden, als wäre es ihre Weide, und Ziegen werden sich von den Ruinen der Reichen ernähren. 18. Schlimm wird es für die, die Sünden mit Lügen an sich ziehen und Strafe wie mit dicken Seilen herbeiziehen. 19. Sie sagen, er soll sein Werk schnell tun, damit wir es sehen. Was der Heilige Israels plant, soll schnell kommen, damit wir es wissen. 20. Schlimm wird es für die, die Böses gut nennen und Gutes böse, die Dunkelheit zu Licht machen und Licht zu Dunkelheit, die Bitteres süß nennen und Süßes bitter. 21. Schlimm wird es für die, die sich selbst für weise und klug halten. 22. Schlimm wird es für die, die stark im Weintrinken sind und mutig, starke Getränke zu mischen. 23. Sie sprechen gegen Bezahlung Schuldige frei und nehmen den Unschuldigen ihr Recht. 24. Darum, wie Feuer Stroh frisst und trockene Halme in der Flamme verbrennen, so werden ihre Wurzeln verrotten und ihre Blüten wie Staub wegfliegen, weil sie die Lehre des Herrn der Heere abgelehnt und das Wort des Heiligen Israels verachtet haben. 25. Deshalb wird der Zorn des Herrn der Heere gegen sein Volk brennen, und er wird seine Hand gegen sie erheben und sie schlagen, so dass die Berge beben und ihre Leichen wie Müll auf den Straßen liegen. Trotzdem hat sich sein Zorn nicht gelegt, und seine Hand ist immer noch erhoben. 26. Und er wird ein Zeichen für ein Volk in der Ferne setzen und es vom Rande der Erde herbeirufen, es kommt schnell und eilig. 27. Niemand von ihnen ist müde oder stolpert, sie schlafen nicht, ihre Gürtel sind fest, und ihre Schuhriemen reißen nicht. 28. Ihre Pfeile sind scharf, und alle ihre Bogen sind gespannt. Die Hufe ihrer Pferde sind hart wie Steine, und ihre Räder sind schnell wie ein Sturmwind. 29. Ihr Gebrüll ist wie das eines Löwen, sie brüllen wie junge Löwen, knurren, packen ihre Beute und tragen sie weg, so dass niemand sie retten kann. 30. An jenem Tag wird es über ihm wie das Meer rauschen, und wenn man auf die Erde schaut, gibt es nur dunkle Angst, weil das Licht in den Wolken dunkel geworden ist.